Bayern 2. Grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Silbern leuchten zwei helle Augen am Firmament. Es sind die Augen der himmlischen Lamastute, die ihr Fohlen säugt. Ein Hirte liegt im Gras, blickt verzaubert zum funkelnden Nachthimmel. Das Sternbild Jacana gilt in den Andenländern Südamerikas als Schutzmacht der Lamas und Alpakas. Bei den Augen der Lamastute handelt es sich vermutlich um die beiden Sterne Alpha und Beta Centauri. Die Augen des himmlischen Tieres funkeln hell und klar in der Schwärze der Nacht. Kein Dunstschleier umwölkt sie. Ein gutes Omen. Dem Hirten und seiner Herde wird Glück beschieden sein. Doch mit einem Mal lösen sich die Lama-Mutter und ihr Fohlen vom nächtlichen Himmel. Sie fallen herab zur Erde, geradewegs auf den überraschten Erdling und verwandeln sich in bunt schillernde, weiche Wolle. Lamas, die vom Himmel fallen und sich in bunte Wolle verwandeln? Zugegeben, eine eigentümliche Geschichte. So eigentümlich wie das Tier Lama selbst, um das sich diese alte Legende aus Südamerika rankt. Die Beine grazil, der Hals lang und elegant. Die linke und rechte Seite seiner gespaltenen Oberlippe lässt das Lama gern einmal abwechselnd hoch und runter klappen, so als würde es seine Umwelt mit Verachtung strafen. Aber diese Augen, groß, rund und träumerisch, dazu das kuschelige Fell. Und dann, wenn man das Lama gerade voller Zärtlichkeit hinter den flauschigen Öhrchen kraulen will, bäh, spuckt es einem mitten ins Gesicht. Das war ja auch mein erster Gedanke, wie mein Mann gesagt hat, wir könnten uns doch auch mal Lamas zulegen. Dann habe ich gesagt, oh nee, und die spucken auch und so weiter. Und dann habe ich mich aber erstmal genauer mit den Tieren beschäftigt. Und das ist nicht so, die spucken also nur, wenn die fehlgeprägt sind. Das heißt also, wenn die in den ersten 10 Monaten zu viel Kontakt mit dem Menschen haben, dann wird der Mensch als Artgenosse betrachtet und entsprechend behandelt, dann also auch bespuckt. Die Biologin und Heilpraktikerin Birgit Appel-Wimschneider und ihr Mann Dr. Günther Wimschneider, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, leiten die Orenda Ranch. Hier in Burglauer, in der Nähe von Würzburg, bieten sie unter anderem tiergestützte Therapie für Menschen mit psychischen Erkrankungen an. Zu den zahlreichen Tieren gesellen sich seit einigen Jahren auch 24 Lamas und Alpakas, die in einzelnen Gruppen in den großzügigen Gehegen und auf den Weiden der Ranch leben. Zu Zeiten der Inkas existierten 4 verschiedene Lama-Rassen. Heute unterscheidet man in der Regel nur noch zwischen 2. Den Klassik-Lamas, die es auf ein Stockmaß von bis zu 125 cm bringen, und den etwas kleineren Wuli-Lamas, die ein dichteres Wollkleid tragen. Die Alpakas besitzen nur ein Stockmaß von 80 bis 100 cm. Dafür trumpfen sie mit einem verwegenen Haarschopf über der Stirn auf. Lamas und Alpakas gehören ebenso wie die wild lebenden Guanacos und die kleinen Vicuñas zur Gruppe der Neuweltkameliden, da ihre Heimat der amerikanische Kontinent ist, der von den europäischen Eroberern als die neue Welt bezeichnet wurde. Dabei sind die Neuweltkameliden im Grunde gar nicht neu. Ursprünglich waren die Kameliden in Nordamerika beheimatet. Doch vor etwa 3,5 Millionen Jahren wanderten sie von dort aus. Einige Tiere machten sich über die Beringstraße, die damals eine Landbrücke war, auf nach Asien und Arabien, wo sie sich zum zweihöckerigen Trampeltier und zum einhöckerigen Dromedar entwickelten. Einen anderen Teil der Tiere zog es über die Panama-Landbrücke nach Südamerika. Dort fanden sie im Andenhochland eine neue Heimat. Für die Menschen dieser kargen Region ein wahres Glück. Forscher vermuten, dass die Andenbewohner bereits vor ca. 7000 Jahren damit begannen, aus Guanacos und Vicuñas, den Wildformen der Neuweltkameliden, die domestizierten Lamas und Alpakas zu züchten. Auch wenn die Abstammung des Alpakas immer noch umstritten ist, gibt es neuere Forschungen, die beweisen, dass es wohl tatsächlich von dem kleinen Vicuña abstammt. In den goldenen Zeiten des Inka-Imperiums war das Lama das wichtigste Nutztier. Ohne das Lama wäre eine menschliche Zivilisation in den Hochanden vermutlich gar nicht möglich gewesen. Das Lama gab den Menschen alles, was sie brauchten. Ja, also wirklich alles. Einmal natürlich auch die Wolle. Man wird heute Pullover nur noch aus Alpaka-Wolle machen, nicht? Aber die waren früher aber auch schon hauptsächlich Wolltiere. Aber beim Lama, die Wolle kann man auch verwenden, um zum Beispiel Decken herzustellen oder Seile oder ähnliches. Nicht, ist ein bisschen gröber als diese sehr feine Alpaka-Wolle. Erklärt die Ethnologin Professor Iris Gareis von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Das Lama war zudem wichtigster Fleischlieferant und ein extrem zähes Lasttier auf langen Handelskarawanen. Für alle Neuweltkameliden gilt, sie kommen wunderbar in den Höhen der Anden zurecht. Mit ihrer Hasenscharte, der gespaltenen Oberlippe, können sie auch kleinste Pflanzen vom kargen Andenboden pflücken. Überhaupt sind sie sehr anspruchslos. Ein wenig Gras, Gestrüpp und Baumrinde reicht ihnen als Tagesmahlzeit. In der dünnen Luft von 5000 Metern Höhe bewältigen die kräftigen Lamas lange Märsche mit Lasten von bis zu 50 Kilogramm und bewegen sich auf ihren schlanken Beinen sicher über schmale, unebene Pfade. Bis heute sind sie deshalb in den Anden wichtige Nutztiere geblieben. Und bei guter Haltung können Alpakas 20 Jahre alt werden, Lamas sogar noch etwas älter. Die Lamas und Alpakas auf der Orenda Ranch begleiten Familien und Kindergruppen beim Freizeittrekking in der Umgebung. Und sie sind hervorragende Therapeuten. Dann holen wir mal die Halfter, oder? Chiara, weißt du schon, wo die sind? Ja. Chiara ist erst 5, aber sie schafft bereits etwas, das Erwachsene oft nicht hinbekommen. Sie kann ein Lama führen. Die ist unser Turbo-Lama, die läuft dann vorne weg. Naja, das ist ja eher gemütlich, gell? Ja. Im Gehege warten bereits einige Lamas neugierig auf die Besucher, allen voran Toni. Toni war das erste Lama auf der Orenda Ranch. Birgit Appel-Wimschneider hat ihn einem Zirkus abgekauft. Toni ist ein großes weißes Lama mit blauen Augen, mit denen es die Menschen ganz genau mustert. Toni ist sozusagen der Leithengst, wenn auch mittlerweile kastriert. In freier Wildbahn leben Neuweltkameliden in Herden, bestehend aus mehreren Stuten und einem Leithengst. Die Junghengste werden mit circa einem Jahr aus der Herde vertrieben und müssen sich ihre eigene Gemeinschaft suchen. Ohne Frauen kommen Lama- und Alpaka-Hengste aber mitunter prächtig miteinander aus. Auf der Orenda Ranch gibt es daher auch eine Jungs-WG, bestehend aus 3 Zuchthengsten. Der kastrierte Toni jedoch fühlt sich bei den Damen wohler. Außerdem, Toni ist durch seine Zeit im Zirkus, nun ja, leicht fehlgeprägt. Lamas können bis zu 3 Meter weit spucken. Normalerweise spucken sie nur auf Artgenossen, um die Rangordnung innerhalb der Herde klarzustellen oder wenn sie sich bedroht oder belästigt fühlen. Toni hatte von klein auf so engen Kontakt zu Menschen, dass er diese schon beinahe als Artgenossen betrachtet und bespuckt. Aber er spuckt nur bei ganz bestimmten Anlässen und das kann man therapeutisch dann auch gut nutzen. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand ihn streicheln möchte und er will es nicht, da legt er dann schon ein bisschen die Ohren an und zeigt, nee, das möchte ich nicht. Aber wenn man dann über seine Grenze geht, dann spuckt er halt, kann man ja auch verstehen, ja. Oder wenn jemand ihn führt und man ist gerade mit den Gedanken woanders, man ist unklar, man ist unsicher, kann es auch sein, dass er dann einen anspuckt. Aber es gibt immer eine Vorwarnung erstmal. Und wenn man die beachtet, dann kommt es eigentlich auch gar nicht dazu. Lamas können den Hormonspiegel von Menschen riechen, was bei stark fehlgeprägten Hengsten dazu führen kann, dass sie Menschenfrauen in amoröser Absicht attackieren und sich mit ihren gefürchteten Hengstzähnen eifersüchtig auf Menschenmänner stürzen. Doch keine Sorge, Toni spuckt nur. Aber ist diese Spucke nicht ätzend? Nein, also das ist ja angedauerter Mageninhalt und der riecht halt dann so ein bisschen unangenehm, aber man kann es wieder rauswaschen. Man kann jetzt nicht verätzte Augen. Nein, oder? Also das ist ja so ein Ammenmärchen, na, dass es ätzend ist und sauer und so weiter, aber stimmt alles nicht. Das stinkt halt einfach ein bisschen. Man kann es dann einfach wieder wegwaschen auch. Für manche Patienten ist es auch eine Ehre. Das haben sie dann gesagt. Ja. Sie sind dann geweiht. Die Orenda Rentsch kooperiert bei der tiergestützten Therapie eng mit der Klinik Heiligenfeld. Depressionen, Magersucht, Burnout, Angststörungen. Toni und seine Herdenkollegen haben schon mit den unterschiedlichsten Patienten zusammengearbeitet. Lamas sind in der Regel sehr sanfte Tiere. Doch gerade die klare Haltung, mit der Toni seine persönlichen Grenzen verteidigt, macht ihn für viele Patienten zu einem effektiven Therapeuten. Und für manche ist es auch ein Vorbild und hat schon mal eine Patientin gesagt, das werde ich mich jetzt auch mal trauen, wenn mir was nicht passt, dass ich dann mal jemandem auch die Meinung sage. Ja? Oder auch mal meinem Chef und dass ich mir nicht mal alles gefallen lasse. Also man kann sich dann da auch mit ihm identifizieren. Wer ein Lama oder ein Alpaka führen will, der muss mit ihm in Kontakt treten. Nicht durch Kommandos und Zerren, sondern durch ein Miteinander auf Augenhöhe eben. Wichtig beim Lama-Führen ist, tief durchatmen, Ruhe ausstrahlen und bei sich sein. Selbst genau wissen, wohin man geht. Also eine klare Haltung und Richtung in sich haben und so das Lama nicht zum Mitgehen zu zwingen, sondern zu überzeugen. Leichter gesagt als getan. Ja, ich kann es ja mal probieren. Der Autorin dieser Sendung gelingt es beim Spaziergang jedenfalls nicht, das Tempo von Turbo-Lama Heidi zu drosseln. Die Leine in der einen Hand, das Mikro in der anderen, im Kopf 1000 Interviewfragen. So wird das nix. Aber schnell wieder Wind. Schnell wieder Wind. Lamas spiegeln mit ihrem Verhalten den inneren Zustand des Menschen wider. Ist dieser fahrig und unkonzentriert, ist es auch das Lama, erklärt der Arzt und Psychotherapeut Günther Wimschneider. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn die Menschen präsent und bei sich sind und dann da hinschauen, wo sie hingehen, dann läuft das wie von selber. Und wenn das nicht läuft, dann ist jemand nicht gut im Kontakt mit sich oder im Gedanken ganz woanders. Die 5-jährige Chiara und Lama Jasper dagegen sind eine einzige summende Einheit. Lamas sind Fluchttiere und immer in Alarmbereitschaft. Die irgendwo zwischen einem Summen und einem Brummen angesiedelten Laute, die Jasper von sich gibt, drücken aus. Er fühlt sich wohl mit Chiara an seiner Seite. Obwohl sie kleiner ist als er, vertraut er ihr und fühlt sich sicher. Gerade auf depressive Patienten kann sich das im Einklang sein mit einem Lama positiv auswirken. Es fängt ja schon an, wenn man die Tiere beobachtet, dass da die Aufmerksamkeit ja hingeht. Wenn man dann im Kontakt ist, ist es natürlich wichtig, wahrzunehmen, ja? Zu sehen, zu hören, zu spüren, zu riechen, was die Tiere machen. Und dadurch kommt man natürlich ins Hier und Jetzt, wo das Leben stattfindet, ja? Was ja dann beim Depressiven ja die richtige Richtung ist, weil der ja in sich vergraben ist, ja, wie unter der Käseglocke. Und da hilft das Tier oft mehr wie vieles andere, da wieder rauszukommen. Vor Urzeiten traten sie aus tiefen, geheimnisvollen Höhlen und kühlen, glitzernden Bergseen. Die Lamas, ein Geschenk der Götter an die Menschen. So erzählen es südamerikanische Legenden. Zu Zeiten der Inkas wurde dem Sonnengott Inti täglich ein Lama als rituelles Opfer dargebracht. Zu den großen Festen der Inkas waren es gar hunderte von Lamas. Bis heute hat das Lama in den Anden kultische Bedeutung. Auf Märkten findet man getrocknete Lama-Föten. Es handelt sich um ein Opfer für Pachamama, die Mutter Erde. Nach der andinen Mythologie hat sie die Lamas den Menschen zum Geschenk gemacht, wofür ihr die Menschen in regelmäßigen Opferungen danken müssen, erklärt die Ethnologin Iris Gareis. In einem Ritual werden also um diesen Fötus herum zum Beispiel bestimmte Blumen, Mineralien, auch so ganz kleine Gold- und Silberplättchen und solche Dinge zu einem Opfer zusammengeschnürt in so eine Art Paket. Und dieses Paket kann entweder in einen Fluss geworfen werden, es kann aber auch an einer Stelle deponiert werden, an der man denkt, außerhalb der Ortschaft, dass dort eben die Pachamama Zugriff darauf hat. Man kann es auch verbrennen, dann würde sie eben durch den Rauch, würde sie das sozusagen aufnehmen. Ein ganz besonderer Schatz sind die sogenannten Bezuar-Steine. Neuweltkamelliden gehören zu den Wiederkäuern. In ihrem dreiteiligen Magen bildet sich ein Knäuel aus immer wieder hochgewürgten und wieder runtergeschluckten Haaren und Pflanzenfasern. Dieses Knäuel wird mit der Zeit von einer harten Mineralschicht umschlossen. Der so entstandene B2A-Stein bleibt normalerweise ein Leben lang im Magen des Tieres. Früher nutzte man in den Andenländern B2A-Steine als Mittel gegen Schlangenbisse. Und bis heute gelten sie als eine Art machtvoller Talisman. Der Respekt vor den Lamas und Alpakas prägte das Leben der Andenbewohner über Jahrtausende. Das Lama war bei allem praktischen Nutzen ein geradezu heiliges Tier. Diese Lamas müssen auch gut behandelt werden. Man darf also keinen Frevel betreiben, indem man Lamas einfach so dahinschlachtet, nicht? Vielleicht, weil man ja gerade nur ein Stückchen Fleisch aus ihnen essen will, so wie das in der Kolonialzeit dann eben von den Spaniern berichtet wurde. Und das ist ein ganz schlimmer Frevel gewesen, der dann zur Bestrafung der Menschen geführt hätte. Also im schlimmsten Fall wären die Lamas wieder verschwunden in ihren Ursprungsorten, also in Bergseen oder in Höhlen. Sie wären verschwunden und damit wäre eigentlich das Leben im Andengebiet, in den Hochanden, gar nicht mehr möglich gewesen. Die in Bergseen verschwindenden Lamas, ein passendes Bild. Lamas und Alpakas sind Distanztiere. Ein normales, nicht viel geprägtes Lama oder Alpaka nähert sich dem Menschen freundlich und interessiert, aber mit Zurückhaltung. Im Gegensatz zu Hunden und Pferden bedrängen Lamas die Menschen nicht. Gerade für autistische Patienten, für Patienten mit Angststörungen oder mit Depressionen, kann die zartfühlende Zurückhaltung eines Lamas den Kontakt zum Tier sehr erleichtern. Umgekehrt will auch ein Lama nicht bedrängt werden. Neuweltkamelliden sind auch untereinander körperlich zurückhaltend. Gegenseitige Fellpflege gibt es bei ihnen nicht. Durch das Summen scheint vielmehr eine Art geistiger Kontakt hergestellt zu werden. Lamas wirken beruhigend, gerade auf Patienten, denen die eigene innere Ruhe fehlt. Das ist ja das Schöne bei ADHS-Kindern, wenn die zu zappelig, zu ungestüm sind mit der Gestik, mit ihren Bewegungen, dann weicht das Lama einfach weg und dann sehen sie, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern, sonst läuft das Tier nicht mit mir. Und da ist ja dann doch der Ehrgeiz auch da, dass das Tier mit einem schön läuft. Und dann lernen sie sich ein bisschen zu kontrollieren und zurückzunehmen. Ja, es ist ja auch so Impulskontrollstörung bei ADHS. Und da lernen sie dann einfach mal ein bisschen ruhiger zu laufen. Und erstaunlicherweise, die entspannen sich dann einfach auch so mit der Zeit. Begleiter auf einem meditativen Spaziergang. Schon in der Mythologie der Andenvölker waren Lamas unterstützende Begleiter des Menschen auf seinem letzten und schwersten Gang, dem Gang ins Totenreich. Und der Weg ist nicht ganz einfach für diese Seele, weil also es gab verschiedene Vorstellungen, aber unter anderem eben auch die, dass sie irgendwelche Proben bestehen mussten, nicht? Und das Lama sollte nun speziell auch für höherstehende Verstorbene dann diese Lasten mittragen, weil man hat denen nicht alles Bürchen mit ins Grab gegeben. Also wie man weiß aus diesen Gräbern an der Küste von Peru, die da noch unversehrt waren, zum Beispiel das Grab von Siban, des Herrn von Siban, also da ist unglaublich viel Gold und Schmuck gefunden worden und alles mögliche andere, Keramik und so weiter, das konnte ja der Tote nicht selber tragen, nicht? Also deswegen hat man da auch jede Menge Lamas mitgegeben, damit die also als Lastenträger fungieren. Ruft auch schon nach der Mama. Auf der Orenda Ranch hat es Nachwuchs gegeben. In dem gemischten Lama-, Alpaka-, Ziegen- und Schafsgehege hat vor wenigen Stunden ein kleiner Alpaka-Hengst das Licht der Welt erblickt. Bei Neuweltkameliden spricht man von einer sogenannten induzierten Ovulation. Das heißt, die Stuten haben keinen festen Zyklus, sondern der Eisprung wird durch den Deckakt ausgelöst. Die Tragzeit dauert knapp ein Jahr. Und pro Schwangerschaft bringt eine Stute nur ein Fohlen zur Welt. Klein, braun und flauschig ist das Alpaka-Fohlen. Und obwohl erst wenige Stunden alt, läuft es auf seinen wackeligen X-Beinchen schon freudig auf seine menschlichen Geburtstagsgratulanten zu. Doch so gern man das Fohlen jetzt streicheln würde, Körperkontakt mit dem Menschen ist in den ersten 10 Monaten tabu, sonst droht eine Fehlprägung. Erst ab circa einem Jahr wird das Fohlen mit dem Menschen näher in Kontakt treten dürfen. Das Summen ist besonders in den ersten Stunden wichtig, damit die Stute und ihr Fohlen sich gegenseitig ihre Laute einprägen, um sich stets wiederfinden zu können. Mutter und Kind berühren sich kaum. Lamas und Alpakas lecken ihre Fohlen nicht trocken, dafür wäre ihre Zunge auch viel zu kurz. Ihre Zärtlichkeit und Verbundenheit drückt sich über das Summen aus. Ja, das scheint nochmal so eine ganz andere Ebene zu sein. Deswegen haben die auch für die Patienten ganz feines Gespür dann. Also manche Patienten sagen echt, dass sie sehr spirituelle Tiere sind. Aber da war doch noch etwas. Diese Legende vom Sternbild Jakana. Das Lama mit seinem Fohlen, die vom Himmel herabfielen und sich in bunte Wolle verwandelten. Wie ging es eigentlich aus? Beglückt sammelt der Hirte die bunt leuchtende Wolle auf. Doch was ist das? Die Wolle vermehrt sich und verwandelt sich in 3000 Lamas. Und aus dem armen Hirten ist mit einem Mal ein reicher Mann geworden. Eine Herde Lamas, das kann auch heute, fernab der Anden, eine Quelle von Lebensglück sein. Naja, die Lamas sind halt sehr, sehr feinfühlig und ich kann es nicht beschreiben. Ich bin manchmal nach der Arbeit, fahre ich dann unten bei der kleinen Ranch noch vorbei und setze mich einfach so in die Herde mal rein und beobachte die einfach nur, die Tiere. Und dann merke ich einfach, ich komme runter und so ein Zufriedenheitsgefühl, das sich dann so einstellt. Ja, oder auch in der Früh, wenn ich auf die Ranch fahre und ich sehe die Tiere, dann geht mir einfach schon das Herz auf. Sie hörten Das Lama, heiliges Tier mit sanfter Seele, von Isabella Acucci. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Katja Schild. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.